بيتك لو هست لي خطبة فمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, wir machen weiter بإذن تعالى, بارك الله فيكم, mit dem fünften Jahr nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sanutabi' inshaAllah fi as-sanati al-khamisa min hijrati al-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa as-sana al-khamisa. Barakallahu fikum fi rabi' al-awwal min sanati khams. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا بدومة الجندل, دومة الجندل هي على الحدود بين الشام والحجاز, يعني بعيدة عن المدينة عليكم السلام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بهذه في هذه المنطقة ناس يظلمون من مر بهم و يريدون أن يغيروا على المدينة, فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أن يخرجوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه واستخلف على المدينة سباع ابن عرفة الغفاري, فكانوا يسيرون بالليل ويرتاحون في النهار حتى وصلوا إلى دومة الجندل. فلما رأاهم هؤلاء أهل دومة الجندل هربوا وتفرقوا, فمكث النبي صلى الله عليه وسلم هناك أياما, ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة كانت أول غزوة, كانت أول غزوة تكون بارك الله فيكم يعني خارج الحجاز, أو كانت في مكان يعني بعيد, وهي على حدود الشام, على حدود الشام. فشعر أهل تلك المناطق بقوة المسلمين. وطبعا مسألة أيضا أن الجيش يسير هذه المسافة كلها كان فيها قوة وعزة للمسلمين. وصانح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عيينة بن حصن الفزاري, بحيث أنه ما يهجم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن في ربيع الأول كانت غزوة, نحن دائما نتكلم أول شيء على الغزوات, وثم بعد الغزوات نتكلم على الأمور أخرى بارك الله فيها. ميارة فنف نقضى عزوان درق فن أمد بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى وسلم قابس نتوليك إرأيقنس ونقابس فشيدنا سيتواتيون دي في أكليغن ونفي إما Erstmal fangen wir an mit diesen, sage ich jetzt, Züge von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. In Rabi' al-Awwal, vom Jahr 5 nach der Auswanderung, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehört, dass es einige Leute in einem Gebiet, das heißt Dawmat al-Jandal. Dawmat al-Jandal ist ein Gebiet zwischen Hijaz und Syrien, das ist im Norden und das ist sehr weit. Das ist sehr weit eigentlich. Diese Leute, die in Dawmat al-Jandal sind, sie haben Unrecht getan, sie haben die Leute angegriffen und sie haben Unheil gestiftet. Und der Prophet hat von Sallallahu alaihi wa sallam gehört, dass diese Leute sich vorbereiten, die Medina anzugreifen, die Muslime anzugreifen. Dann hat der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam seine Gefährten Abdullah alaihim aufgerufen, dass sie sich vorbereiten, sie werden marschieren. Der Prophet Muhammad sallam mit 1000 von seinen Gefährten ist in Richtung Dawmat al-Jandal. Und der hat al-Medina unter der Führung von Siba' ibn Urfata al-Ghifari. Siba' ibn Urfata al-Ghifari. Er sollte der Führer der Medina sein, während der Prophet Muhammad sallam nicht da war. Die Muslime, diese Armee, sie sind in der Nacht gegangen und am Tag haben sie sich beruhigt oder ausgeruht. Und natürlich, dann waren sie dort in der Nähe von Dawm al-Jandal. Als die Leute gehört haben, diese Leute, diese Verbrecher sozusagen, dass die Muslime marschiert sind und dass sie in der Nähe sind, sie sind weggeflohen. Sie sind weggeflohen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemanden geschickt hat, damit er sieht, wo diese Leute sind. Da hat man erzählt, die sind weggeflohen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten blieben dort ein paar Tage und dann sind sie zurück nach Medina. Natürlich, dass die Leute wegfliehen und dass sie, dass die Muslime diesen Scharr, dieses Böses, was diese Leute gemacht haben, beseitigt haben, war sehr wichtig. Und das war natürlich auch ein Zeichen der Stärke. Ein Zeichen der Stärke der Muslime, dass die Muslime stark sind und dass sie Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Und dass die Muslime so viele Entfernungen gemacht haben, war auch ein Beweis und ein Zeichen für die anderen, dass die Muslime nicht schwach sind, sondern sie sind jetzt stark geworden. In dieser Zeit hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er zurückkam nach Medina, er hat Uyayna ibn Husn al-Fazari, er hat mit ihm einen Friedensvertrag abgeschlossen. Das war natürlich auch ein Sieg für die Muslime, weil jeder, der nicht gegen dich ist, damals, nicht jeder gegen den Muslimen, der gegen die Muslime ist, dann mindestens wird er sie nicht angreifen. Das wird, der braucht nicht unbedingt für die Muslime zu sein. Aber der lässt die Muslime in Ruhe. Und das war richtig in diesem Zusammenhang. وفي شعبان من سنة خمس بلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن بني المصطلق قد يستعدون ويجمعون الناس لحرب النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة الحارث بن أبي ضرار. الحارث بن أبي ضرار كان زعيم بني المصطلق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 700 من أصحابه واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري. أبا ذر الغفاري وأعطى الراية لأبي بكر وراية أخرى لسعد بن أبي عبادة. وساروا حتى وصلوا إلى ماء اسمه المريسيع. المريسيع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وكان الناس غافلون يعني أهل بني المصطلق كانوا غافلون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يقولوا لا إله إلا الله. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالهم. فبدأت المعركة بالنبل وانتصر عليهم المسلمون وأسروا كل من كان معهم نساء ورجال. فطبعا من بين الأسارة جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق. يعني جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وهو سيد بني المصطلق. وطبعا كانت العرب يعني الرجل الكريم تعطيه حقه وهو يعني من الناس الذين طبعا معروف يعني بينهم. فلما أخذها سبية في السبي كانت. طبعا هناك قولان لأهل العلم. هناك قول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما كانت في سهم أحد وهناك قول آخر أنها كانت في سهم ثابت بن قيس أو لابن عم له. فأتت هي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنا بنت سيد بن المصطلق. القول الثاني أنها لم تكن في سهم أحد، فأتى أبوها لكي يفديها بإبل. وقبل ما يصل بلغ العقيق، قبل ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ خبأ بعيرين من الفداء، خبأ حتى ما يعطيه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أين البعيران اللذان غيبتهما في شعب كذا؟ يا وين حطت البعيران هناك؟ هات. فقال له والله ما علم ذلك إلا الله، وأسلم ومعه ابنان له. وطبعا هنا بارك الله فيكم، لما على القول الأول أنها كانت جويرية رضوان الله عليها في سهم ثابت بن زيد، عفوا ثابت بن قيس، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرض عليك شيء آخر خير من ذلك. قالت وما هو؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت نعم. فلما خرج الخبر إلى الناس قالوا كيف نأخذ أصهار النبي صلى الله عليه وسلم أسرى، فأطلقوهم جميعا. قالت عائشة، قالت ما يعني ما كان في أبرك من هذه الزيجة. قالت فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها، يعني ما كان في واحدة كانت بركة على قومها مثل جويرية رضي الله عليها. طبعا وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله عليها، وهذا كان من يعني حكمة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحدث في هذه الغزوة حدثان عظيمان. الحدث الأول بارك الله فيكم هو الفتنة التي كانت ستحدث بين المهاجرين والأنصار بسبب المنافقين، والثانية مسألة الإفك، حادثة الإفك. وسنتكلم إن شاء الله عن الاثنتين. أما الأولى بارك الله فيكم، أما الأولى فبينما المسلمون على الماء تزاحم رجل من الأنصار مع رجل من الخزرج، عفوا مع رجل من المهاجرين، وهذا قال يا معشر الأنصار، وصاح الغفار يا معشر المهاجرين، فهموا أن يقتتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، يعني هذا أمر منتن والعياذ بالله. مسألة أن يقول يا معشر المهاجر الآخر يا معشر الأنصار، نحن هم مسلمون جميعا وما في هذه المسألة. وهذا دليل على مسألة أنه ما عندنا في دين الله مسألة قومية، يا بني بلدي يا معشر بلدي، الأصل لا يجوز أن يكون بيننا. ولكن للأسف نحن القومية مو بس حاريتنا إنما وللأسف داخلة في كل شيء، نسأل الله السلام. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول خلص انتهى الأمر وانتهت الفتنة. ولكن من المنافقون؟ عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يزيد في هذه المسألة، قال كيف أنتم تركتوه يأتيكم وأخذ دوركم وأخذ كل شيء، والآن أيضا يريدوا أن يقتلوكم؟ فزيد بن أرقم سمع هذا الكلام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، فاستأذن عمر أن يضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أتريد أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فأتى ابن أبي وصار يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما قلت والله ما قلت، ويحلف الأيمان أنه ما قال وما فعل إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه طبعا أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتحل بالجيش ليشغلهم عن الفتنة، بحيث بارك الله فيكم أنه ما يصير مثل هذا الأمر. ولكن عبد الله بن أبي قال لئن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كيف وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكره له وسيد بن حضير، قال له يا رسول الله هذا يدعي ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بالناس وبذلك يعني هدأت الفتنة. وأنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فلما نزلت طبعا استبان صدق زيد بن أرقم رضوان الله عليه. فلما سمع ابن عبد الله بن أبي بن سلول واسمه أيضا عبد الله، يعني عبد الله ابن عبد الله بن أبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إذا كنت تريد أن تأمر أحد أن يقتل أبي فقد يكون من المسلمين ويحصل شيء في قلبي فأقتل مسلما بأبي، فأمرني أنا وأقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا، وقال بل نترفق به ونحسن صحبته، يعني نترفق به. طبعا وكان هذا بارك الله فيكم من النبي صلى الله عليه وسلم مثل للتسامح والحكمة. طبعا هذه لا يستطيع كل إنسان بارك الله فيكم أن يصل، لا يستطيع كل إنسان أن يصل إلى هذه الدرجة. فهذا بالنسبة بارك الله فيكم للحدث الأول الذي كان في العودة من بني من غزوة المريسيق أو المريسيع عفوا أو غزوة بني المصطلق. بارك الله فيكم. إن شعبان إم ياغ ثنف نغدا أوزوان درن فر أوزن خفيت محمد صلى الله عليه وسلم حد إم خفيت محمد صلى الله عليه وسلم دافون جهرت بس لويت فون بني المصطلق. بني المصطلق دي زند أن أرابي ششتا وندي هابن زي شفور برايفت وندي هابن لويت zusammen gebracht damit sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam angreifen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat davon gehört, er hat seine Gefährten befohlen, dass sie sich vorbereiten. 700 Leute wollten mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam oder sind mit ihm marschiert. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Abu Dhar al-Ghifari als Führer für die Medina beauftragt. Und der Prophet hat Abu Bakr eine Flagge gegeben und Sa'd ibn Ubadah eine Flagge. Die Armee marschierte bis zu einem Wassersee, das heißt Al-Muraisi'. Dort hat man gesehen, dass die Leute im Schlaf waren. Die Muslime könnten sie angreifen, aber sie haben das nicht gemacht. Der Prophet Muhammad sagte, O Umar, lade sie zum Islam ein oder ruf sie zum Islam auf. Der Umar sagte, sagt La ilaha illallah, dann werdet ihr geschützt. Sie wollten das nicht und sie haben angefangen, die Muslime mit Bögen, mit Pfeilen, Bögen und Schützen und so anzugreifen. Und die Muslime auch. Auf jeden Fall, es gab dann einen Kampf. Eine Kampfhandlung und die Muslime haben gewonnen und sie haben fast alle als gefangen genommen. Unter den Gefangenen gab es eine Frau und sie war die Tochter von Al-Harith ibn Abi Dirar. Al-Harith ibn Abi Dirar ist der Führer von Bani Mustalaq. Seine Tochter ist Juwayriyah. Und Juwayriyah, Radwanallah alayha, natürlich kam zum Propheten. Und hier gibt es zwei Ansichten von Gelehrten. Eine Ansicht ist, dass Juwayriyah selber zum Propheten gekommen ist und sie hat ihm gesagt, ich möchte meine Befreiung haben. Und Thabit ibn Qais oder jemand von seiner Familie sozusagen sollte das bekommen, eine Summe Geld, damit er mich frei lässt. Der Prophet Muhammad sallam hatte ihr gesagt, ich habe für dich eine bessere Idee. Heirate mich und dann werde ich dich frei nehmen. Dann hat sie akzeptiert. Das ist eine. Die andere Ansicht ist, dass ihr Vater gekommen ist und der kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und als er kam, der hat viele Kamele geholt. Und als er in der Nähe von Medina war, was hat er gemacht? Der hat, oder Al-Aqiq, der hat zwei Kamele versteckt, damit er das nicht gibt. Als er zum Propheten kam, der hat ihm gesagt, meine Tochter, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, wo sind die zwei Kamele, die du im Gebiet so und so versteckt hast? Er hat gesagt, bei Allah. Keiner hat davon gewusst. Und so bist du der Gesandte Allahs. Und der Vater von ihr, Al-Harith ibn Abi Dirar, der hat auch den Islam angenommen. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie geheiratet. Und als er sie geheiratet hat, haben die Muslime gesagt, das geht nicht, dass wir sozusagen die Schwieger diese Leute, die jetzt die mit dem Propheten Muhammad sallam verschwagert sind, dass sie noch gefangen bleiben. Und dann haben die Muslime die Leute frei gelassen. Aisha radhiyallahu anha sagte, es gab nicht mehr gesegnete, es gibt nicht so eine gesegnete Ehe, wie was Juwairiya für ihr Volk gemacht hat oder für ihre Familie. Durch diese Heirat hat sie ihre Familie befreit. Juwairiya radhiyallahu anha, die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In dieser Ghazwa von Bani al-Mustalik, barakallahu fikum, gab es zwei Ereignisse, die sehr wichtig sind. Eins, das erste davon, es gab ein Muslim, einer von Medina und ein von Mekka, ein Ansari und ein Auswanderer und ein Empfänger. Und die wollten an einem Wasser trinken, sie haben sich sozusagen geschützt und einer wollte den anderen schlagen. Dann hat einer gesagt, Leute von Al-Medina, andere sagt, Leute von Mekka. Leute von Mekka, Leute von Medina. Dann wollten sie gegeneinander kämpfen. Der Prophet kam zu ihnen, er hat ihnen gesagt, ihr ruft zu vorislamischen Zeithandlungen auf und ich bin unter euch. Lasst das ist verdorben. Lasst das ist schlicht, das ist boshaft, sozusagen, was ihr macht. Was meint ihr, der Prophet Muhammad sallam? Dass man sagt, mein Stamm, der andere sagt, mein Stamm, meine Familie. Deshalb, Nationalismus ist in unserer Region ist falsch und wir haben sowas im Islam nicht. Mein Volk, mein Land, mein Volk, mein Land, meine, so haben wir im Islam nicht, sondern im Islam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, haben wir was anderes. Im Islam sind alle Muslime Brüder, alle Muslime sind Geschwister und der angesehenste von uns ist der Allah-Verstückste. Nicht aus diesem Land, nicht aus diesem Land. Im Islam ist verboten. Aber man sagt, schau mal, aber die Lage ist anders. Natürlich, die Lage ist anders. Weil wo sind diese Leute, die sich an die islamischen Regeln halten? Wo sind diese Leute? Wer hat davon gehört? Als der Prophet Muhammad sallam das gesagt hat, lass das, dann waren die Muslime sofort, so das war alles ruhig dann. Wer hat davon gehört? Der Führer von den Heuchlern, Abdullah ibn Ubay. Der Führer von den Heuchlern. Der hat gesagt, ja, Leute, was ist los mit euch? Diese Leute kamen zu uns. Wir haben ihnen alles gegeben, wir haben sie unterstützt und geholfen und schaut mal, was sie hier mit uns jetzt machen. Sie wollen uns töten? Ist das, was wir verdient haben? Zayd ibn Arqam, und er hat gesagt, schaut mal, wenn ihr, der Führer von den Neuschen, der hat gesagt, wenn ihr Möglichkeit habt, dann schlagt sie. Zayd ibn Arqam hat das gehört, der war noch nicht alt, ja, der war noch jung. Der hat das gehört, der ging zum Propheten, der hat ihm gesagt, dieser Mann hat das und das gesagt. Wenn Abi Salul hat gehört, dass der Prophet Muhammad sallam gehört hat, dann ist er gekommen, der hat gesagt, oh Prophet, bei Allah, ich habe das nicht gesagt, ich habe gar nicht erzählt und so weiter. Die Sahaba haben gesagt, vielleicht hat der Junge nicht richtig gehört und so weiter. Kein Problem, lassen wir. In diesem Zusammenhang davor, wollte Umar, radhiallahu alayhi, Erlaubnis vom Propheten bekommen, dass er ihn tötet, dass er diesen Heuchler tötet. So wollte Umar. Aber der Prophet sagte ihm, nein Umar, wir machen das nicht. Was werden die Leute sagen? Muhammad tötet seine Gefährten, das geht nicht. Lass das. Und der Prophet Muhammad sallam, damit diese Fitna, damit das nicht bleibt, der ist weiter marschiert. Der ist weiter marschiert und marschiert und marschiert. Und dann kam Usayd ibn Hudayr. Der hat ihn getroffen. Der hat gesagt, oh Prophet, Abdullah ibn Ubay, das wird der Führer von den Heuchlern, behauptet, wenn ihr zurück nach Medina kehrt, dann werden sozusagen die Stolzen die anderen erniedrigen. Das wird, die Muslime sind erniedrigt und die Heuchler und die anderen haben ihren Stolz. Der Prophet hat nicht gesagt und die sind weiter marschiert. Aber hier hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt. Allah hat Koran herabgesandt. Und zwar die Ayat von Surat al-Munafiqun, die Ayat 7 und 8 und andere Ayat bezüglich dieser Heuchler. Aber يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. Das heißt, sie behaupten, wenn sie zurück nach Medina kehren, dann werden die Stolzen, also die Starken, die anderen erniedrigen und die werden sie vertreiben. Allah hat Stolz und sein Prophet und die Gläubigen, aber die Heuchler wissen das nicht. Dann war das klar, dass Zayd ibn Arqam nicht falsch verstanden hat. Allah hat ihn in diesem Zusammenhang bestätigt. Als der Sohn von Abdullah ibn Ubay, der Sohn von dem Heuchler, von dem Führer der Heuchler, gehört hat, dass Umar dem Propheten sagte, O Prophet, lass mich ihn töten, dann kam der Sohn zum Propheten. Der hat ihm gesagt, O Prophet, ich habe gehört, dass du vielleicht vorhast, zu befehlen, dass man ihn tötet. Aber wenn du das machen willst, dann gib keinem Muslim so einen Befehl. Weil wenn ein Muslim meinen Vater tötet und eines Tages bekomme ich das in meinem Herzen, dann werde ich sozusagen den Muslim angreifen. Und ich werde diesen Muslim töten für einen Heuchler, für einen Nicht-Muslim. Deshalb bitte, wenn du diesen Befehl geben willst, dann gib mir diesen Befehl. Ich werde meinen eigenen Vater töten. Der Prophet sagte ihm nein, sondern wir zeigen mit ihm Geduld. Wir zeigen mit ihm Geduld und wir machen sowas nicht. Also der Prophet hat nicht akzeptiert, ihn zu töten. Und so, barakallahu fikum, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Toleranz und Barmherzigkeit gezeigt. Barakallahu fikum, Toleranz und Barmherzigkeit zeigt man sozusagen, der Prophet ist anders als wir. Da soll man aufpassen in diesem Zusammenhang. Subhanallah. Schaut mal, was dieser Heuchler gemacht hat und trotzdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt mit ihm Geduld. Al-Hadith al-Ukhra hiya Hadithat al-Ifk. Hadithat al-Ifk. Al-Ifk wa al-Kadib. Wa kanat fi athna hadhihi al-Ghazwa. هي غزوة بني المصطلق. طبعا وهي حادثة في تاريخ المسلمين لأنها تناولت بيت النبوة واتهمت فيها عائشة رضوان الله عليها. قالت عائشة, طبعا روى ذلك البخاري ومسلم, قالت عائشة رضوان الله عليها, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج يعني إلى سفر أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه, فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب, فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه, فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل يعني عاد, ودنونا من المدينة قافلين, آذنا ليلة بالرحيل, فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش يعني لقضاء حاجتها, فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي, فإذا عقد لي من جزع ظفار, هنا بارك الله فيكم, من جزع ظفار هو نوع من أنواع الخرز المعروف, قد انقطع فالتمست عقدي يعني بحثت عنه وحبسني ابتغاءه يعني تأخر, وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبته وهم يحسبون أني فيه, وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام أي قليل من الطعام, وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وسار. فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، ما في أحد. فأمنت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينما أو بين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت أي غطيت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبرهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، يعني كيف حال أو كيف هي، ثم ينصرف، فذاك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت مع أمي مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد المناف، وأمها بنت صخ بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح ابن أو مس يقول مسطح أو مسطح. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت مرطها الثوب يعني، فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هنته أو هنته، أو لم تسمعي ما قال؟ يعني يا هذه ما سمعت ما قال؟ قالت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، يعني بقول أهل الكذب، فزدت مرضا على مرض. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف أتيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمته ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ مفهومها اتهموا عائشة بالزنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي، يعني صارت تبكي تبكي تبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حتى استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواك كثير، وإن تسأل الجارية تصدق، يعني اسأل جاريتها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه يعني أي أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجنة فالداجن فتأكله، يعني ما تعرف مثل هذه الأمور وهي صغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل، أي من ينصرني عليه، من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك من، يعني أنا أنصرك عليه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنا، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت. فمكثت يومي ذلك لا يبقى لي دمع ولا أكتحل بالنوم، فأصبح أبواي عندي وقد بقيت ليلتين ويوما، فبينما هم جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قليل، منذ قيل عفوا ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأننا. فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. فلما قضى مقالته قلص دمعي أي جف من شدة الحزن حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله فيما قال، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله، أنا أبو بكر في قل، فقلت لأمي أجيبي، قالت ما أدري ما أقول لرسول الله، قلت أنا جاري حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، تبير سبحان الله، إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لكم ولي مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، أو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحة، يعني من الشدة لما يوحى إليه، حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان، يعني العرق من العرق، وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي ينزل عليه. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما والله عز وجل فقد بر أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فلما أنزل الله هذا في براءته قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة، يعني عنها ما قال، فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. وقد خاض في هذا الحديث، بارك الله فيكم، عند البخاري، وقد خاض في حادثة الإفك أولا زعيم المنافقين ابن أبي، وحمنة بن جحش، ومصطح ابن أثاثة، وحسان بن ثابت، ولكن الذي كان يتكلم دائما هو زعيم المنافقين. وقد برأ الله سبحانه وتعالى عائشة من فوق سبع سماوات. أما النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على مصطح وحسان وحمنة، رواه أصحاب السنة. ومن أهل العلم من قالوا هذا لا يثبت، وأما البقية فأمرهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى. فهذه قصة عظيمة. تصوروا يا أخوة أن تتهم الصديقة ابنة الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمك الله، أن تتهم في عرضها ومن زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل الوحي في حجرتها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر هذا الصبر، وهي تصبر وهي تعرف أنها بريئة. فبرأها الله من فوق سبع سماوات. ولكن للأسف هناك مليون من الناس من يتهم الصديقة رضوان الله عليها بهذا الأمر، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى برأها في القرآن، وهذا قرآن يتلى يوم القيامة، وهي طيبة، وهي لطيب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Diese Geschichte, die ist auf Arabisch erzählt habe, natürlich, ich habe das von Sahih al-Bukhari direkt, بارك الله فيكم, gelesen. Das heißt, das ist die Überlieferung bei al-Bukhari, wie Aisha das überliefert hat. Und zwar, das ist, بارك الله فيكم, al-Ifk. Al-Ifk, das ist die Lüge. Manche Leute haben gelogen und sie haben Aisha radhiyallahu anha vorgeworfen, dass sie, wal'iyadu billah, Unzucht begangen hätte mit Safwan ibn al-Mu'attil al-Sulami, al-Mu'attil afwan al-Sulami. Und das war natürlich eine große Lüge von den Heuchlern und von anderen, die keine Heuchler waren. Aber sie haben einfach so drüber gesprochen. Und Aisha radhiyallahu anha natürlich hat darunter gelitten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was kann er sagen, was kann er tun? Und die Leute erzählen von ihm. Und diese Heuchler, die erzählen, dass seine Frau Unzucht begangen hätte. Aisha radhiyallahu anha erzählte die Geschichte. Und die Geschichte ist bei Bukhari und Muslim im Sahih. Aisha sagte: Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam reisen wollte oder als er auch marschieren wollte, dann hat er Verlosung zwischen seinen Frauen gemacht, welche Frau er mitnimmt. Und er war einmal, das war in dieser Ghazwat Bani al-Mustalaq, das war, ich war dran und ich war mit ihm. Als wir dann zurückkehrten nach Medina, dann waren wir auf dem Weg, dann waren wir in einem Gebiet geblieben, und da wollte Aisha radhiyallahu anha natürlich nach draußen gehen. Und sie ist weggegangen von den Leuten. Als sie zurückkam, hat sie gemerkt, dass sie eine Kette verloren hat. Deshalb ist sie zurück, damit sie ihre Kette nimmt und findet. Die Leute damals, sie haben die Frauen in so wie einen Raum aus Holz, und die tun das auf Kamel. Und die Frauen waren nicht, fettig, das wird sie wiegten wenig und sie haben wenig auch gegessen. Da haben die Leute diesen kleinen sozusagen Raum, könnte man sagen, da hat man diesen kleinen Raum gehoben, da hat man auf Kamel getan und man hat gedacht, das ist Aisha radhiyallahu anha. Und die sind weg. Aisha hat gesucht und das war dunkel, die hat die ganze Zeit gesucht, dann war sie zurückgekommen. Wo sind die Leute? Hat sie niemanden gefunden. Da hat sie gesagt, am besten, oder hat sie so gedacht, am besten bleibe ich hier, bis die Leute zurückkommen, damit sie nach mir fragen. Dann kam sie zurück. Dann ist sie geblieben und sie hat gewartet. Und sie hat geschlafen. Dann hat sie nur eine Person, der macht und der sagt, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Der war Safwan ibn al-Mu'attal al-Sulami. Der hat etwas gehabt und deshalb war er hinten geblieben und er kam schnell, damit er die Armee sozusagen erreicht. Als er das gesehen hat, die war Aisha, sie hat sich bedeckt, Aisha radhiyallahu anha, der hat sie nicht angeschaut, der hat nur sein Kamel nach unten gebracht, zum Sitzen gebracht und sie sollte natürlich steigen auf diese Kamel oder reiten und das war alles. Da hat sie gesagt, der hat überhaupt nicht nach hinten geguckt, der hat mit mir überhaupt nicht gesprochen. Und dann kam er nach Medina, er kam an und die Leute haben gesehen, Safwan nimmt Zügel von seinem Kamel und Aisha ist damit. Die Heuchler haben das gesehen. Dann haben sie angefangen. Bestimmt gab es zwischen ihr und ihm etwas. Ein Monat lang. Und die Leute reden über dieses Thema. Der Prophet Muhammad s.a.w. kam zu Aisha und der redet mit ihr nicht. Und sie war krank. Und der Prophet sagt nur, ma tikum, au kaifa tikum, das wird wie ist, oder wie ist sie? Nur. Und die sagte, der Prophet Muhammad s.a.w., der hat mich nicht so behandelt wie früher. Der hat zu mir nicht so gesprochen, salawatullahi wa salamuhu alayhi, wie früher. Da hat sie gesagt, ja, eines Tages bin ich nach draußen mit einer Frau gegangen, die war die Mutter von Mustah. Und die Frauen haben, ich meine, sind nach draußen gegangen in der Nacht, damit die Leute sie nicht sehen. Ja? Sie waren zusammen. Da hat sie gesagt, dann wollte sie fallen und sie hat ihren Sohn beschimpft. Dann habe ich ihr gesagt, wieso beschimpfst du jemanden, der Badr, der im Badr war? Da hat sie gesagt, weißt du nicht, was er erzählt? Und dann hat sie Aisha erzählt von der Geschichte. Aisha war krank, sie ist kränker geworden durch diese Geschichte. Dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte, wie ist mit ihr? Dann sagte ihm, oh Prophet, erlaubst du mir, dass ich zu meinen Eltern gehe? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihr erlaubt. Sie kam zu ihrer Mutter, Aisha radhiyallahu anha, und sie sagte ihrer Mutter, was ist los? Was reden die Leute? Da haben sie gesagt, die reden, aber mach dir keine Sorgen. Jede Frau, die schön ist und die von ihrem Mann gut behandelt wird, und die hat so einen Mann wie du, das ist klar, dass die anderen Frauen von ihr schlecht ريدن. Dann hat Aisha geweint und die hat die ganze Zeit geweint. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib und Usama ibn Zayd bestellt. Und er hat sie gefragt, was soll ich tun? Ali ibn Abi Talib, Usama ibn Zayd sagte ihm, oh Prophet, deine Familie, das wird deine Frau, ist eine reine Frau. Und wir wissen von ihr nur Gutes. Und sie wird niemals sowas tun. Ali ibn Abi Talib, der sagte ihm, oh Prophet, die Frauen sind sehr viele. Und du kannst heiraten, wen du willst. Aber frag mal ihre Sklaven. Sie wird dir die Wahrheit sagen. Die Sklaven war Barira. Der Prophet hat Barira bestellt. Was sagst du dazu, Barira? Der hat gesagt, oh Prophet, ich habe niemals von ihr etwas gesehen, was ich sie kritisieren kann. Aber was ich von ihr weiß, die ist ein kleines Mädchen. Sie knetet Teig und sie schläft. Und dann kommen die Tiere oder die Vögel und die essen davon. Das für sie ist, sie kennt sowas nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gegangen und der stieg auf Minbar und er sagt, oh Leute, wer unterstützt mich gegen eine Person, die schlecht über mich und meine Familie redet? Und wer unterstützt mich gegen eine Person, die schlecht auch von einem guten Mann spricht? Und wir wissen von ihm nur Gutes. Dann sagte Sa'ad ibn Mu'adh, O Prophet, ich. Und wenn er von uns Al-Aus ist, dann werde ich ihn auch töten, wenn du sagst. Und wenn er von Khazraj ist, dann werde ich, du befiehlst uns, wir töten ihn. Sa'ad ibn Mu'adh von Al-Khazraj sagte, nein. Du lügst. Du kannst ihn nicht töten. Dann kam, dann stand Sa'ad Usayd ibn Hudayr und er sagte, doch, der hat nicht gelogen. Und wenn der Prophet das sagt, dann machen wir das. Und du bist Heuchler und du sozusagen, du verteidigst die Heuchler. Und die haben angefangen laut zu reden und so, während der Prophet auf Minbar war. Der Prophet hat sie beruhigt, bis sie geschwiegen haben. Und Aisha weint die ganze Zeit. Radwanallah alayhi. Dann hat Aisha gesagt, eine Frau von Al-Ansar wollte zu mir kommen. Sie war bei mir. Dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu meinen Eltern. Und der wollte mit mir reden. Der hat mir, oh Aisha, gesagt, man hat mir erzählt das und das von dir. Und wenn du unschuldig bist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Unschuld zeigen. Und wenn du aber eine Sünde begangen hast, dann bitte Allah um Verzeihung und Vergebung. Und wer Allah um Verzeihung bittet, wird Allah subhanahu wa ta'ala verzeihen. Aisha sagte, ich könnte nicht mehr, ich habe keine Tränen mehr gehabt, ich könnte nicht mehr weinen, weil alles so trocken war bei mir. Dann sagte ich meinem Vater, oh Vater, Abu Bakr, sag dem Propheten etwas. Abu Bakr sagte, was soll ich ihm sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann hat sie gesagt, oh Mutter, sag dem Propheten etwas. Die Mutter sagte, ich weiß nicht, was ich dem Propheten sagen kann. Dann sagte Aisha, okay, ich sage das. Und sie war ein kleines Mädchen und sie hat nicht so viel vom Koran auswendig gehabt. Sie hat gesagt, ihr wisst genau, ihr habt etwas gehört von den Leuten. Und leider, viele Leute haben das im Herzen. Wenn ich euch sage, ich habe das nicht getan, ihr werdet sagen, nein, sie hat das getan. Und wenn ich sage, ich habe das getan und ich habe das aber nicht getan, dann werdet ihr auch, dann werdet ihr glauben, aber ich habe das nicht getan. Deshalb sage ich wie der Vater von Yusuf, Jakob a.s. Schöne Geduld und ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala diesbezüglich, was ihr erzählt oder was ihr sagt. Dann sagte sie, Aisha radhiyallahu anha, ich habe dann geschlafen und ich wusste, dass ich unschuldig bin. Aber ich habe nicht gewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala Koran wegen mir offenbaren wird. Ich habe gesagt, die Sache ist, ich habe gedacht, vielleicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird davon träumen. Aber Koran wegen mir? Dann hat sie gesagt, während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn offenbart. Und das war sehr fair für ihn. Der hat geschwitzt, sallallahu alaihi wasallam. Dann lachte er und er sagte, O Aisha, Allah subhanahu wa ta'ala hat dein Unschuld bestätigt. Du bist unschuldig. وعائشة du bist unschuldig. Allah subhanahu wa ta'ala hat deine Unschuld bestätigt. Die Mutter von Aisha, sie sagte, geh zu ihm. Aisha sagte, wallahi, ich gehe nicht zu ihm, sondern ich danke nur Allah, dass er mein Unschuld bestätigt hat, subhanahu wa ta'ala. Dann hat Allah von Surah An-Nur, von Surah 24, die Ayat von 11 bis 20 herabgesandt. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. Diejenigen, die Ifk diese Lüge gebracht haben, die sind einige von euch, aber diese Leute sind Lügner. Und denkt nicht, dass diese Sache schlecht ist, sondern diese Sache ist gut. Abu Bakr, als er das hörte, der hat für Mistah Geld gegeben, der hat gespendet für ihn, der hat gesagt, Wallahi, gebe ich ihm gar nicht. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt, die Ayat 22 von Surat An-Nur, dass die Leute, die spenden für Allah subhanahu wa ta'ala, die sollen weiter spenden. Dann hat wollt ihr nicht ins Paradies kommen? Dann hat Abu Bakr weiter gespendet. Der hat gesagt, ich möchte ins Paradies und ich liebe das. Und Aisha hat hier erwähnt, Subhanallah, sie hat erwähnt Zainab bin Jahsh. Sie sagte, Zainab, wir haben immer Konkurrenz gehabt, wer die beste Frau sozusagen von Frauen vom Propheten ist. Aber sie hat kein schlechtes Wort über Aisha gesprochen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie durch ihr Gottesfurcht hat sie geschützt. Aber ihre Schwester, Hamna bin Jahsh, hat viel darüber gesprochen. Einige Leute haben darüber gesprochen. Erstmal der Führer von den Heuchlern, Ibn Ubay, Hamna bin Jahsh, Mistah und Hassan bin Thabit haben darüber gesprochen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das so gemacht, diejenigen, die direkt das gesagt haben, das bedeutet, diejenigen, die direkt behauptet haben, Aisha hätte Unzucht begangen, sie wurden bestraft. Aber die anderen, die nur so gesprochen haben, die sollten Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten. Und subhanallah, barakallahu, ich meine, wie das schwer war für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dass man von seiner Frau sowas spricht und dass man über dieses Thema redet. Und Aisha ist gut und der Prophet Muhammad s.a.w. ist gut und der Gute ist für die Frau, die gut ist, und umgekehrt. Und Offenbarung kam in ihrem Zimmer, radwallah alaiha, Allah hat sie von über dem siebten Himmel frei gesprochen von dieser Lüge, die Heuchler natürlich verursacht haben in Medina. Und wir lesen heute im Koran. Es gibt manche, wal'iyadu billah, heute, die behaupten, dass sie Muslime wären, die reden bis heute über Aisha schlecht. Und manche von ihnen behaupten, dass Aisha Unzucht begangen hätte. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran herabgesandt, dass Aisha sowas nicht getan hat. Aber trotzdem, wal'iyadu billah, aber derjenige, der über Allah und seinen Propheten lügt, wird immer lügen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, barakallahu fikum, es ist normal. Und das sollte für uns bekannt sein. Wenn du gut bist oder wenn du etwas Gutes willst, dass die Leute über dich schlecht reden. Und dass die Leute versuchen, wenn sie dich nicht angreifen wollen, dann greifen sie deine Frau. Wenn sie deine Frau nicht angreifen wollen, dann deine Kinder. Wenn deine Kinder nicht, deine Familie. Wenn deine Familie nicht, dann deine Freunde oder Verwandten. Wenn deine Verwandten, deine Freunde. Egal, hauptsächlich man versucht etwas zu finden, damit man, barakallahu fikum, die anderen, das war nicht wegen Aisha an sich selbst, sondern die Leute wollten den Propheten damit angreifen. Aber nicht die Muslime, sondern die Heuchler. Aber manche Muslime, die gingen mit. Einfach, sie haben mitgemacht. Und dann haben sie Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und Vergebung gebeten. Und Aisha as-Siddiqa ist so geblieben. Natürlich, barakallahu fikum, man sollte die Ayat von Surat An-Nur. Von Surat An-Nur, barakallahu fikum, lesen, damit man diese Geschichte besser, barakallahu fikum, versteht und weiß, was damit gemeint wird. Wir werden bi'idhni ta'ala hier stoppen. Wir werden bi'idhni ta'ala hier stoppen und dann machen wir bi'idhni ta'ala nächsten Freitag, wenn Allah subhanahu ta'ala will, machen wir weiter mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, und wir werden das nächste Mal über Ghazwat al-Khandaq sprechen, barakallahu fikum. Über Ghazwat al-Khandaq. Das wird über die Verbündeten bi'idhnihi ta'ala sprechen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ma'al nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa kathira. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.